We're now ready for takeoff, so please fasten your seatbelt. FM4 Frequency House of Party. Hallihallo und herzlich willkommen bei Laboom Deluxe, heute mit einer Special Edition und zwar der offiziellen Frequency Festival Pre-Party hier im FM4 Studio am Königelberg. Und ich bin diesmal natürlich nicht alleine. Diesmal, oh mein Gott, ich starre mich gerade so viele Gesichter an. Leute, macht mal ein bisschen Lärm. Seid ihr motiviert? Herrst, seid ihr motiviert? Also okay, ja, ich habe sie überredet. Also ich zwinge sie nicht. Ich schwöre, die haben gerade alle freiwillig geschrien. Ich freue mich aber irrsinnig, wieder hier stehen zu dürfen. Es ist mein 5. Mal hinter dem Mikrofon im FM4-Studio. Und so voll, wie es jetzt ist, war es ehrlich gesagt noch nie. Ich habe ein bisschen Gänsehaut, wenn ich sehe, wie mich alle anstarren. Aber ich freue mich auf die nächsten 4 Stunden. Wir begleiten euch nämlich die nächsten 4 Stunden eures Freitagabends. Ich habe Special Guests eingeladen, und zwar enge Freunde von mir, Inaya, Scape und Manta. Und wir werden für euch 4 Stunden Drum & Bass delivern, das Feinste vom Feinsten. Und warum wir eigentlich hier sind, ist ja, damit wir uns aufs Frequency einstimmen. Und ich weiß nicht, wie es passiert ist, es ist einfach schon August und das Frequency ist in weniger als 2 Wochen. Und ich kriege gerade wieder Gänsehaut, aber ich wurde einfach vom Frequency gefragt, ob ich dieses Jahr meine eigene Stage hosten möchte. Und als ich das gehört habe, wusste ich gar nicht, was soll das jetzt heißen. Aber es hieß, dass ich einfach das Line-Up selber zusammenstellen darf. Und ich kann jetzt alle meine Freunde damit bereichern, am Frequency zu spielen. Und zwar meine engsten Freunde, die auch hier alle heute da sind. Und wir wollen euch einen Vorgeschmack drauf geben, was ihr am Frequency am 13. August, am ersten Abend des Frequencies, im Nightpark auf der Second Stage erwarten könnt. Ich fange jetzt an mit Mixen. Ich habe jetzt genug geredet. Natürlich wird am Frequency bei meinem Stage-Takeover im Nightpark auch ein internationaler Guest dabei sein, und zwar Sarkadian, einer meiner Lieblingskünstler, und natürlich fange ich meinen Mix mit einem meiner Lieblingslieder von ihm an. I'm falling, with no return. Shaking off the dust from where I've burned. I'm talking to where I've heard. The light in me is soon to be rebirthed. Everything I lost is just a memory. Иначе вырастет.

can. What you need and read your story lines. FM Fear Mushroom Deluxe. We'll be right back. Party. So compré, but now I'm still here with a fucking a back. Felt too much weight, but now we feel weight. Let's stop and smack now. Holds that cake up in the place. We don't bow trap. And I shut up building down. I love the way I shut up. Don't use Snapchat, that's my patience. Now I step back. My mind, did you catch that? How are these running in the stack? Holds that cake up in the place. Now we don't walk. Holds that cake. La Boom Deluxe. FM4. Frequency. House Party. Thank you. 20 missed calls, 150 texts. She said, I know that you've been out with them other chicks. I keyed your car up and I'm on my way to see my ex. Liquor and cigarettes have got me in a mess. But right now I'm up and I think I feel my best. Shouting leads to arguing, from arguing to sex. I like to party, I hardly think that it's disrespect. She said, yeah, I said, yeah. Yeah, I think that I made it clear. Then we stared, looked straight into our eyes. I said you're about to have the best night of your life. Thank you.

levitation. I feel my body levitating. Strobe light stimulation. I wanna feel the vibration. If I was a pill, I'd be popping it. I'm on the side, I ain't stepping it. No, no limitation. Time I turned on the radio. You know what's on now? FM Fear, the Boom Deluxe. Have a great time. Oh my god! Disease, so I can watch me pray for me.